wird es in Deutschland schön, denn alle Juden müssen gehen, die Großen und die Kleinen, da hilft kein Schreien und Weinen. Juden raus, raus aus unserem deutschen Haus. Juden raus, raus aus unserem deutschen Haus. Aus unserem deutschen Haus. Die Deutschen, wir und Weichen, da müsst ihr mal vergleichen. Man erkennt es ja ganz leicht, der Deutsche steht, der Jude weicht. Der Jude weicht. Juden raus, raus aus unserem deutschen Haus. Juden raus, raus aus unserem deutschen Haus. Aus unserem deutschen Haus. Da liegt das Land, wo einst der Juden widerstand. Dorthin sollen sie mit Frau und Kind, so schnell wie sie gekommen sind. Juden raus, raus aus unserem deutschen Haus. Juden raus, raus aus unserem deutschen Haus. Aus unserem deutschen Haus. Sieh an das jammervolle Bild, der Jude garstig, frech und wild. Doch Juden raus aus unserem Land, wann hat man das endlich erkannt? Endlich erkannt. Juden raus, raus aus unserem deutschen Haus. Juden raus, raus aus unserem deutschen Haus. Aus unserem deutschen Haus. Juden raus, raus aus unserem deutschen Haus. Juden raus, raus aus unserem deutschen Haus. Aus unserem deutschen Haus.